Ich hab den Spliff dabei und das Geld im Blick. Ich habe 300 Millionen Euro Scheine, aber das kennst du nicht. Du kennst nur 5er und 10er, vielleicht sogar einen 20. Ich hab einen großen Schwanni und shoppe bei Louis, du bei Aldi. Doch das kommt nicht in Frage für mich. Warum? Na, weil ich viel Geld habe, du Bitch. Zudem bin ich nicht sparsam, so wie die Sparkasse. Denn ich hab Guala, weil ich jeden Tag hustle. Ich sag Shish, wenn ich einen nicen Booty seh. Ich kann permanent inhalen, weil ich nie zur Uni geh. Wenn ich host, bricht der Bettrahmen. Ich tue viel Swag haben. Doch warum tust du Deadblasen? Wir verkippen hinterm Eckladen. Sag mir das, denn das tut mich brennend interessieren. Spaß, ich bin nur interessiert am Inhalieren. Ich bin nice und tue hobbymäßig Pornos drehen. Gute Menschen erkennt man nur am Inhalt von dem Portemonnaie. Tschüss. Ich bin abgespaced und Rip, zieh die Goldkette an. Und du bist nur ein ziemlich dummer Volldepp, du Punk. Ich hab Mula und an meinen Klamotten stehen die Preise dran, damit du weißt, dass du dir sowas nicht leisten kannst. Ich bin abgespaced und Rip, zieh die Goldkette an. Und du bist nur ein ziemlich dummer Volldepp, du Punk. Ich hab Mula und an meinen Klamotten stehen die Preise dran, damit du weißt, dass du dir sowas nicht leisten. Ich hab Dollars, Euros, Yen, yes, und auch viele Pfunde, doch meine Bitches haben die nicht. Verstehst du das, du Tunte? Ich hab Cash ohne Ende und den dicksten Pin, yep, ich bin very nice und du nur behindert. Kusch hab ich dabei und das smoke ich sehr oft. Deshalb bin ich noch higher als mein verfickter Loft. Dort sind many Bitches drin, weil ich ein Player bin. Ich fütter meine dummen Hater mit einem AIDS-Muffin. Nice. Du bist nicht cool, Homie, du bist ein gayer Dude. Ich schau vom Balkon auf die Hood und du schaust Sailor Moon. Warum du sein willst wie ich ist einfach zu beantworten, denn du erkennst am Geschmack verschiedene Schlammsorten. Dubis rollen sich nicht von selbst rum, bin ich stets beschäftigt. Doch ich stell mir eine Frage, warum bist du nur so hässlich? Ich geb Hoes Trinkgeld in Form von großen Goldbarren. Aus Schutz vor der Polizei besitz ich viele Goldknarren. Bang, bang, oh black.